verweilen wir weiter in Kerala, im Südwesten Indiens. Thrissur ist die kulturelle Hauptstadt dieses Bundesstaates und Hauptstadt des Thrissur-Distrikts. Hier wurde einer der in Indien heiligsten Tempel erbaut, der Guruvayur Sri Krishna Tempel. Seit 1974 findet jährlich ein Musikfestival zu Gedenken des Sängers Shambhai Vaidyanathan Bhagavatar statt, das Shambhai Sangeetotsavam. Shambhai Vaidyanathan Bhagavatar lebte von 1895 bis 1974. Dieser Sänger der südindischen Klassik aus Kerala war für seine kraftvolle Stimme und seinen majestätischen Gesangsstil bekannt. In seiner mehr als 70-jährigen Bühnenarbeit beförderte er im Besonderen den musikalischen Nachwuchs mit einem ausgeprägten Gespür für die Entdeckung neuer Talente. T.V. Gopalakrishnan oder V.V. Subramaniam gehörten zu seinen Schülern. Kompositionen wie Rakshamam oder Pavanaguru machte Shambhai Bhagavatar populär. Der Shambhai Memorial Trust organisiert das Shambhai Sangeetotsavam mit Auftritten von mehr als 2000 Musikern und Künstlern. Aus einer Live-Übertragung der Kollegen von All India Radio vom Shambhai Sangeetotsavam 2005 nun ein Mridangam-Solo, Laya Vinassam. Auf dem Mridangam Sri Ananta Gopalakrishnan, im Weiteren in der klassischen Besetzung eines südindischen Ensembles, Sri Manuranjit, Violine und Sri Santanam auf der Kanchira. Sri Tamarikudi R. Rajasakaran schlägt die Maultrommel und Sri Manuunikrishnan spielt auf dem Gatam. das Mridangam-Solo Laya Vinayasam des Mridangam-Spielers Sri Ananta Gopalakrishnan entstammt einer Live-Übertragung von All India Radio vom Chembai Sangeetotsavam 2005. Das Chennai Dance and Music Festival nahm im Jahre 1927 mit der All India Music Conference seinen Anfang. In einem Geflecht von Hunderten von Kulturorganisationen, den Sapas, werden sogenannte Kucharis, Konzerte organisiert. Allen voran steht auch heute noch, seit der Gründung des Festivals, die Madras Music Academy. Der Journalist John Critch nannte in seinem im August 2008 erschienenen Artikel im Wall Street Journal den Dezember in Chennai Music Mad Months. Für die Künstler sind die 5 Festivalwochen eine Art Marathon. Im Jahre 2004-2005 wurden mehr als 1200 Aufführungen von 600 Artisten gezählt. Die Festivalsaison von Chennai sucht seinesgleichen. Von hier geht der Impuls für den gesamten Süden Indiens aus. Gleichermaßen zur Bewahrung kultureller Traditionen wie auch für die Talentförderung und als Motor der Musikindustrie. Von diesem weltweit einzigartigen Biotop der südindischen Klassik nun ein Mitschnitt des tamilischen Fernsehsenders Podikai aus dem November 1996. Der einzigartige Dr. Mangalamampally Palumarali Krishna präsentiert sich als Interpret einer eigenen Komposition Omkara Pranava in Begleitung des herausragenden Mridangisten Manarguti A.R. Swaran. Er gehört der 3. jüngeren Generation von Mridangam-Spielern an und war Schüler von Guruvayur Durai, den wir bereits vorstellten. Im Besonderen hat sich E.R. Swaran durch die Entwicklung neuer Lehrmethoden für das Mridangam-Spiel hervorgetan. M. Balamurali Krishna singt in Telugu, einer dravidischen Sprache und der offiziellen Landessprache im südindischen Bundesstaat Andhra Pradesh. Omkara Pranava, ein Rezitativ aus den vedischen Hymnen, wurde von M. Balamurali Krishna im Ragam Shanmuga Priya verfasst. Shanmuga Priya ist die Nummer 56 im Melakartha-System. Die Rhythmik ist ein Achterbeat, Aditala. Im Weiteren begleiten M.S. Gopalakrishnan auf der Violine und Visoresh auf dem Gatam. Onkara pranava nago Omkara pranava nago bhava shruti laya swara sanketika tribhuvana shakti murali gana Sangeetika Tribhuvana Shakti Murali Gana Swarupi Gaga Mama Bhavada Nini Dabada Sadanidani Trini Sanita Gaga Mama Bhavada Nini Dabada Sadanidani Trini Sanita Yeah. Das war IMC India Meets Classic mit dem Special From India to Europe Festival Report 2008 und der Themenüberschrift The World of Indian Rhythm. Sie hörten dazu Teil 2 Indische Rhythmen auf dem Ridangam. Es spielten Sri Mushnam V. Raj Rao, Sri Guru Vayur Drai, Shelvarachu, Sri Ananta Gopalakrishnan, Manarguti Ayaswaran in Begleitung von Sri N. Ravikiran auf der Chitravina, des Flötisten Dr. N. Ramani und Violinisten Sri Manu Ranjit und den Sängern Manasi Prasad und Dr. M. Balamurali Krishna. Die Aufnahmen stammten vom Herbalab Sangeet Sammelan, dem Indian Music Festival in Fairfax, Kalifornien, dem Salt Lake City Tyagaraja Festival der Utah Universität, dem Cleveland Tyagaraja Festival, dem Swati und Shambhai Sangeetotsavam und dem Chennai Dance Music Festival. Vielen Dank fürs Zuhören und vielleicht bis zum nächsten Mal. Am Mikrofon war Lothar Meyer. Namaste. Hinweise zu kommenden Sendeterminen entnehmen Sie dem Internetangebot Ihres Radiosenders oder besuchen direkt die Website Hinweise von IMC zu kommenden Sendeterminen entnehmen Sie dem Internetangebot Ihres Radiosenders oder besuchen direkt die Website von IMC India Meets Classic www.imcradio.net imcradio.net. Sie hörten die Sendung IMC India Meets Classic mit dem Special Feature From India to Europe Festival Report. Sie hörten die Sendung IMC India Meets Classic mit dem Special Feature From India to Europe Festival Report.